mich ein Hauch von Freiheit legt. Ich räume mir für noch nur die Stufe Leiter, auf der wir aufwärts steigen und den Weg. Die doch verboten nur ein schwäches Zeichen der Tyrannei, die Widerstand erzeugt. Die Jungen werden der Gewalt nicht weichen, wir bleiben am Start und ungebeugt. Verbieten, nur verbieten, Recht und Ehre. Verbieten Freiheit, Volk und Vaterland. Wir lachen über eure Geisteslehre und weinen über euren Unverstand. Was Leben will, lässt sich nicht verbieten, mit Paragraphen, Tinte und Papier. Ihr könnt das Sklaven halten, Söldner bieten. Auch durch das Leben merkt euch, das sind wir. Unsere Waffen zwingt die Schmiede, Millionen stehen bereit. Doch das Werk kann nur gelingen, wenn das Volk nach Freiheit schreit. Stop or not.